Deutschlandfunk, Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Bernd Kallina. Guten Abend und seien Sie willkommen zu dieser Sendung. Die transatlantischen Beziehungen Deutschlands und Europas zu den USA, Aspekte des bundesdeutschen Wahlkampfes, die Ablösung Thomas Mittelhoffs bei Bertelsmann sowie kritische Bemerkungen zur Miles-and-More-Aufregung im Land der Dichter und Denker, das sind die Themen, die wir für Sie heute aus der Wochenpresse auszugsweise aufbereitet haben. Zunächst zu den transatlantischen Beziehungen. Wenn Ex-Kanzler Helmut Schmidt sich via Wochenzeitung Die Zeit an die Öffentlichkeit wendet, ist ihm erhöhte Aufmerksamkeit sicher. So auch in dieser Woche. Der renommierte alte Staatsmann und politische Stratege analysiert mit gewohnt sicherem Blick für das Wesentliche die europäisch-US-amerikanischen Beziehungen und urteilt: Washington hat sich inzwischen eine von niemand einschränkbare nationale Handlungsfreiheit zur Richtschnur gemacht und obendrein erklärt, jeden als Gegner betrachten zu wollen, der in ihrem Kampf nicht auf Seiten der USA steht. Anders als Wladimir Putin in Moskau und Jiang Zemin in Peking haben manche europäische Minister und Regierungschefs ziemlich würdelos auf diesen amerikanischen Unilateralismus reagiert. Sie haben sich darüber beklagt. Sie reden immer wieder von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, welches es in Wahrheit nicht gibt. Sie geben Erklärungen ab, die nichts bewirken. Sie reisen einzeln nach Washington, aber auch zu Sharon und Arafat und geben mancherlei Ratschläge. Sie kritisieren Amerika. Die unilateralistischen Wortführer in Washington lächeln darüber. Doch wie sollten die Europäer auf die neue US-Strategie reagieren? Knapp dazu Helmut Schmidt im Hamburger Edelblatt. Die europäischen Regierungen wären klug beraten, wenn sie die heutige amerikanische Entschlossenheit zum Alleingang als Tatsache ansehen und sich darauf einrichteten, dass der Unilateralismus auf lange Sicht, möglicherweise auf Jahrzehnte, in Washington die Oberhand behalten wird. Und weil das alles noch lange dauern wird, bis nämlich die Europäische Union eine umfassende Handlungsfähigkeit nach außen erreicht, unterstreicht der Altkanzler, werden die Europäer sich mit diesem Zustand abfinden müssen. Allenfalls werden sie punktuell dann erfolgreich eingreifen können, wenn sie sich im Einzelfall zu gemeinsamen Handeln aufraffen. Schreibt The German Feldwebel, wie er von Angelsachsen während seiner Kanzlerzeit schon mal wegen seines bisweilen zackigen Umgangstones genannt wurde. Übrigens durchaus respektvoll. Schmidt weiter: Wir Europäer sollten aus Gründen der gemeinsamen Geschichte und der einander verwandten Kultur die Freundschaft und das Bündnis mit Amerika pflegen. Das muss uns nicht hindern zu erkennen, dass wir kein Interesse am Ausbau der amerikanischen Tendenz zum Alleingang oder gar zum Imperialismus haben. Wir müssen keineswegs jedweder außenpolitischen Wendung der USA folgen, so auch nicht dem Druck, künftig wieder mehr Geld für Rüstung auszugeben. Darüber hinaus ermahnt Helmut Schmidt die Europäer, zuvörderst ihre Hausarbeiten zu erledigen, statt primär oder gar anstelle auf der Showbühne der großen Weltpolitik den großen Max zu mimen. Die dringlichsten Aufgaben der Europäer liegen keineswegs in der Weltpolitik, sondern vielmehr innerhalb des Kontinents. Denn bisher sind die EU-Mitgliedstaaten mit wenigen Ausnahmen unfähig, ihre selbstverschuldete Arbeitslosigkeit zu überwinden. Sie bedürfen wegen der Schaffung neuer Arbeitsplätze dringend eines weitreichenden Umbaus ihrer Strukturen sowie einer großen anhaltenden Anstrengung in der Forschung und anschließend in der technologischen Entwicklung. Sie sind bisher der Aufgabe der Integration von Millionen hier ansässig gewordener Ausländer ebenso wenig gewachsen wie der Vermeidung weiteren Zustroms. Die Europäische Union findet sich seit Maastricht, wo man vor 10 Jahren den Euro beschlossen hat, in einer Stillstandskrise. Ihre Institutionen und Verfahren, auch ihre finanzielle Ordnung, sind für eine Aufnahme von 10 oder sogar 12 neuen Mitgliedsländern immer noch nicht vorbereitet. Die politische Führung der EU, die von 1974 bis 1989 von Frankreich und Deutschland mit großem Erfolg ausgeübt worden ist und die den Integrationsprozess Schritt für Schritt vorangebracht hat, bedarf der Erneuerung. Die Vollendung der Europäischen Union liegt noch in der Ferne. Möglicherweise brauchen wir noch einmal 50 Jahre. Unterdessen müssen wir uns nicht von Amerika bevormunden lassen. Vom renommierten und in seiner Zeit über lange Jahre erfolgreichen Altkanzler Schmidt, jetzt zum heutigen, etwas angeschlagen wirkenden Noch-Kanzler Gerhard Schröder, der vor der größten Herausforderung seiner ersten Legislaturperiode als Kabinettschef steht. Denn will er auch nach dem 22. September in gleicher Position das Land führen, muss, mit welcher Hand auch immer, noch einiges bewegt werden, so das kritische Urteil in allen Wochenblättern. Hartmut Kühne analysiert zum Beispiel im Rheinischen Merkur des Kanzlers aktuelle Lage wenig schmeichelhaft. Die Hektik der SPD zeigt erstens, dass Schröder jede Souveränität im Wahlkampf verloren hat. Das Gerangel um die Telekom und die Entlassung Scharpings haben die Regierungsseite in den demoskopischen Keller verbannt. Und noch ist völlig unklar, ob sie vor dem 22. September wieder in die Belletage aufsteigen werden. Zweitens beweist das hin und her, dass der Camper offenbar jede Strategie abhanden gekommen ist. Sinn und Zweck der legendären Wahlkampfzentrale war doch gerade, alles genau vorauszuplanen und nichts dem Zufall zu überlassen. Jetzt wird alles einfach über den Haufen geworfen. Also stimmt bei der Camper etwas nicht. Ja, sie hat offenbar kein Konzept. Hartmut Kühne in seiner kritischen Schröder-Schau weiter. Drittens schließlich rächen sich jetzt die Besonderheiten des Politikstils von Schröder. Wie kein anderer Kanzler zuvor hat er sich an den täglichen Stimmungen des Wahlvolks orientiert. Er hat regiert, als wäre immer Wahlkampf. Damit ist er auch lange Zeit nicht schlecht gefahren. Doch nun lechzen die Bürger nach immer neuen Attraktionen des Kanzlers. Die kann er nicht immer bieten. Mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission schien ihm zunächst ein neuer Coup gelungen. Am 16. August gibt es die endgültigen Ergebnisse, aber ihr Neuigkeitswert wird bis zur Wahl wohl wieder verpuffen. Stark beachtet und vielfältig kommentiert wurde in dieser Woche auch der überraschende Abtritt vom Pertelsmann-Chef Thomas Mittelhoff. Robin Misra zieht im Rheinischen Merkur eine Bilanz der Ära Mittelhoff. Der neue, seit 1. November 1998 im Amt, verschärfte das Tempo und setzte alle Geschäftszweige unter erhöhten Renditezwang. Mit der Regentschaft des 49-Jährigen wurde das Betriebsklima rauer. Dass ihr Unternehmen verkauft werden soll, erfuhren etwa die Mitarbeiter des Fachinformationsdienstes Bertelsmann Springer nur aus der Zeitung. Der jugendliche Antreiber zwang Gruner und Jahr sogar, das Zeitungsgeschäft abzustoßen. Selbst die Druckereien, mit denen Bertelsmann groß geworden ist, wollte er loswerden. Das war wohl ein Zahn zu viel. Jetzt wird der Chef der Drucksparte, Gunter Thielen, sein Nachfolger. Es waren die Ex-Kapitäne, die Mittelhoff ins Ruder gegriffen haben. Reinhard Mohn, sekundiert von seiner Ehefrau Liss, sowie der ehemalige Gruner und Jahr-Chef Gerd Schulte-Hillen. Sogar Mittelhoffs längst aus dem Unternehmen ausgeschiedener Vorgänger Mark Wössner soll in Gütersloh gesichtet worden sein. Mit Gunter Thielen, einem ehrlichen, aber wenig charismatischen Arbeiter mit guten Kontakten zum Betriebsrat, haben die Gralshüter einen Steuermann auf Zeit installiert. Die Gefahr, hinter dem Rücken von Thielen, der die firmeninterne Altersgrenze von 60 Jahren gerade erreicht hat, könnten bald Nachfolgekämpfe ausbrechen. Abschließend noch ein kurzes Eingehen auf den gesellschaftspolitischen Hintergrund der sogenannten Bonusmeilen-Affären, die in dieser Woche wiederum Opfer forderte. Wolf Schön bot sie im Rheinischen Merkur Anlass zu Reflexionen, und zwar über die Funktionsweise der von ihm mit Neidgesellschaft titulierten Missgunstrealität in unserem Lande. Nur steht die Moral keineswegs so deutlich auf der Seite der Verlierer, wie es den Anschein hat. Eine Neidgesellschaft, die Reichtum missgönnt, muss sich nicht wundern, wenn sie den Drang nach Gleichmacherei teuer bezahlt. Was sie sich einhandelt, ist auf lange Sicht lähmendes Einheitsgrau. Kulturen können sehr wohl zugrunde gehen an zügellosem Luxus und der daraus erwachsenen Dekadenz, aber auch am Versiegen der kreativen Ressourcen. Gescheitert ist das kommunistische Experiment vor allem deshalb, weil das menschliche Grundbedürfnis, sich als Individuum von der Masse abzuheben, im kommandierten Kollektivstaat keine Entfaltungsmöglichkeit mehr fand. In Deutschland tut man sich immer noch schwer, einen Nachbarn zu tolerieren, der im Verdacht steht, dass es ihm besser als gut geht. Selbst freigebige Mäzene wie der Aachener Kunsttaikun Peter Ludwig wurden mit Misstrauen, ja mit blankem Hass verfolgt. Als selbstsüchtig gilt das legitime Verlangen, sich mit einer Stiftung zum Nutzen der Allgemeinheit auch ein persönliches Denkmal zu setzen. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Bernd Kallina.